Laut dem Bericht tendieren Imame in Deutschland dazu, die Verfolgung und Ermordung der Juden durch die Nationalsozialisten mit der Situation der Palästinenser gleichzusetzen. Muslime sind zwar oft selbst Opfer von Diskriminierung in Deutschland, das bewahrt einige aber nicht davor, anderen Minderheiten gegenüber fremdenfeindlich zu sein. Im linken Einsatz für das Schicksal der Palästinenser, der vordergründig von Fürsorge für die Schwachen und Unterlegenen motiviert ist, verbirgt sich auch oft eine subtile Form der Fremdenfeindlichkeit, nämlich israelbezogener Antisemitismus. Kritik an Israels Regierung kann natürlich fundiert und gerechtfertigt sein. Auffällig ist dennoch, dass viele linke Israel-Kritiker besonders, manchmal sogar ausschließlich, mit Israel ins Gericht gehen, während vergleichbar zweifelhafte Regierungsentscheidungen in Österreich, Pakistan, Australien, Ecuador oder der Türkei sie spürbar weniger anfechten. Wenn das der Fall ist, liegt die Vermutung nahe, dass es sich um eine, wenn auch schwache, Form von Antisemitismus handelt. Die Juden werden auch hier als die Fremden angesehen, die zur unliebsamen Außengruppe zählen. Selbst wenn ihre Motivation grundverschieden ist, sind linke, rechte und muslimische Antisemiten traditionell Globalisierungskritiker, die sich darin einig sind, dass an den negativen Folgen der Globalisierung die Juden eine Mitschuld tragen. Kurz gefasst, wir haben eine angeborene Neigung zur Fremdenfeindlichkeit, die man nur mit zivilisatorischer Anstrengung kontrollieren kann. Daher greifen Theorien zu kurz, die Fremdenfeindlichkeit durch Konkurrenz am Arbeitsmarkt oder als Kompensation für Minderwertigkeitsgefühle erklären. Vielmehr richten sich Menschenfeinde gegen all jene Gruppen, die von der Normvorstellung des heterosexuellen Mannes der Mehrheitsgesellschaft abweichen. Rassismus ist ein Spezialfall von Fremdenfeindlichkeit, weil sich die Hautfarbe als gut erkennbares Merkmal für Ausgrenzungen eignet. Rassenideologien sind demnach bloß Scheinerklärungen für einen archaischen Instinkt. Viele hegen eine unbewusste Form von Fremdenfeindlichkeit, handeln aber nicht danach. Die Nationalsozialisten haben verbreitete Infektionsängste in ihrer Propaganda systematisiert und mit dieser Strategie den Neid gegenüber den Juden in Abscheu verwandelt. Linken und rechten Antisemiten ist gemein, dass sie Juden, wenn auch aus unterschiedlichen Motivationen, für die negativen Folgen der Globalisierung verantwortlich machen.